Krähennest Kandidaten-Podcast. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stephan und ich sitze heute hier zusammen mit dem Volker, der auch für den Landesparteitag in Bottrop am 27. und 28. April kandidieren möchte. Erstmal hallo Volker. Hallo Britta. Volker, ich würde dich bitten, dich einfach schon mal einmal kurz vorzustellen, bevor wir mit der Fragerunde starten. Ja, mein Name ist Volker Neuwirth. Viele werden mich schon kennen. Ich bin 64 Jahre alt, befinde mich im Vorruhestand, habe also sehr viel Zeit für die Piraten. Nebenbei mache ich auch noch für den Denk selbst e.V. den Schatzmeister und ersten Vorsitzenden. Okay, dann können wir ja schon mit der Fragerunde starten. Die erste Frage wäre, für welche Position im Landesvorstand möchtest du kandidieren? Ich kandidiere wieder für den stillen Arbeitsplatz, den Schatzmeister. Okay. Warum für diese Position und was möchtest du in dieser Position erreichen? Beim Schatzmeister ist eigentlich schon fast klar, ne? Ja, nur ich bin Kaufmann und bin keine Rampensau. Und wenn im Vorstand, dann eben eine Tätigkeit, die ich auch wirklich beherrsche. Und das ist eben der Schatzmeister. Okay. Warum möchtest du dafür gerne im Landesvorstand sein als Schatzmeister? Warum glaubst du, das zu können? Ja gut, ich habe bei der letzten Wahl schon kandidiert und ich glaube, dass ich das also sehr gut machen kann. Vor allen Dingen bin ich berüchtigt für Transparenz und das ist, glaube ich, im Moment ein sehr großes Problem. Ja, okay. Dann die nächste Frage, wie stehst du zu Liquid Feedback und zu SMV? Das ist eine durchwachsene Angelegenheit, denn Liquid Feedback mit der super Bevollmächtigten, sprich also Delegierungen, ist nicht das, was ich mir so richtig unter Demokratie vorstelle. Und mit der SMV, wenn wir ein vernünftiges System hinbekommen, in dem jeder mitmachen kann und auch entsprechende Rückmeldungen bekommt, habe ich nichts dagegen. Okay, wie verbindlich wären denn zum jetzigen Zeitpunkt die Beschlüsse, die im Liquid Feedback getroffen werden? Also wenn ich sehe, wie wenig Leute sich überhaupt beteiligen und dass dann so ein paar Superdelegierte mit, weiß ich, 80, 100 Stimmen rumlaufen, finde ich das nicht gerade prickelnd. Okay. Haben Personen sich bereit erklärt, dich zu unterstützen, beziehungsweise hast du ein Team, das dich unterstützt? Also auf jeden Fall hier unsere Pullheimer-Leute. Dann habe ich auch einige Unterstützung von denen selbst. Und ansonsten, wenn ich die Unterstützerliste angucke, sind doch da das eine oder andere dabei, die mir also helfen werden. Okay, hast du denn ausreichend Zeit für den Job? Ja, wie ich bei der Vorstellung schon sagte, bin ich Vorruheständler und die Piratenpartei sind mein Hobby. Ja, okay. Wie glaubst du, den Wahlkampf effektiv unterstützen zu können? Ja, als stiller Arbeiter, als Schatzmeister habe ich dafür zu sorgen, dass die Finanzen ordentlich laufen und dass eben Rechnungen auch pünktlich bezahlt werden und es sollte vielleicht mal ein Finanzplan aufgestellt werden. Okay, da sind wir schon mit der Beantwortung der Fragen durch. Das ging ja wirklich flott. Du wirst dir denken können, dass ich so ein paar Nachfragen habe. Du hattest gesagt, dass du als Schatzmeister gerne mehr Transparenz in den Job reinbringen möchtest. Wie stellst du dir das denn vor? Was möchtest du denn da machen? Ja, alles, was gemacht wird, muss also vernünftig dokumentiert werden und nicht so, wie es jetzt ist. Man schickt also an Schatzmeisterei, das gleiche gilt wie an Vorstand oder ans Landesschiedsgericht, irgendwelche E-Mails, bekommt eine wunderschöne Ticketnummer und dann hört man nichts mehr von, wenn man Pech hat. Selbst wenn also irgendwelche Fehler in Anträgen sind, wird man nicht auf die Fehler hingewiesen und genau das will ich also vor allen Dingen machen. Ja. Okay. Dann würde ich gerne fragen, du hattest gesagt, dass du gerne einen Finanzplan erstellen würdest. Wie würde das aussehen? Ja, nur wichtig ist erstmal, dass man die Einnahmen echt erfasst, damit man weiß, wie viel Geld man überhaupt zur Verfügung hat. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wofür verwende ich das Geld, was ich dann zur Verfügung habe. Und das ist bis jetzt nicht so? Also ich kann es nicht erkennen. Vielleicht liegt es ja an mir. Okay. Dann hattest du gesagt, dass du Liquid Feedback jetzt nicht unbedingt positiv gegenüberstehst, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Du siehst das jetzt nicht unbedingt als ein demokratisches Instrument, habe ich richtig verstanden, ne? Ja, das Problem ist, wenn man sich anguckt, wie viele Mitglieder wir haben und wie viel sich am Liquiditätsdeck beteiligen, dann ist da doch eine gewaltige Lücke zwischen. Und wenn dann sich nur 10%, wenn es hochkommt, beteiligen, ist das nicht so gut. Obwohl auf der anderen Seite, wenn ich betrachte, dass zum Landesparteitag auch nicht mehr kommen, ist also gespalten das Verhältnis, was ich dazu habe. Ja, du sagtest auch, das mit den Superdelegierten, das gefällt dir nicht so gut, ne? Richtig. Im Endeffekt sollte es schon so sein, dass die Leute, die also abstimmen, auch eben nur eine Stimme haben und nicht da, 100 Stück noch im Rücken haben. Ja, warum? Was gefällt dir daran nicht? Ja, dann sind wir doch beim Delegierten-System. Und ja, warum machen wir es da nicht am Landesparteitag auch? Also das beißt sich irgendwo. Entweder haben wir Basisdemokratie, da gibt jeder seine Stimme ab, oder wir stellen um auf Delegierten-System. Und da bin ich also nicht so für. Ja, ich stelle jetzt mal so ganz provokant die Frage, haben wir denn jetzt so in dieser Art eine Basisdemokratie? Also zumindest mal im kleinen Rahmen funktioniert es. Auf Landesebene haben auch alle Leute die Möglichkeit, sich mit einzumischen, sei es über Mumble oder eben durch dabei sein beim Landesparteitag, sollte es so sein. Ob es wirklich durchgängig ist, habe ich auch noch so meine Zweifel. Okay. Volker, jetzt haben wir ja so ein recht leidliches Gate gehabt in NRW, unser Gutachten-Gate. Ich habe meinen anderen Kandidaten, die ich befragt habe, die Frage auch schon gestellt. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Was glaubst du, wie man sowas verhindern kann? Und wie stehst du dazu? Ja, nur verhindern können hätte man es ganz einfach, indem man mit Eingang des Gutachtens das Gutachten veröffentlicht hätte. Damit wäre alles vom Tisch gewesen. Wenn es jetzt also aus Überarbeitungsgründen liegen geblieben ist und man ist erst später drauf gestoßen worden, dann wäre es gut gewesen zu sagen, ich habe Mist gebaut, das Ding ist in der Schublade aus Versehen liegen geblieben und tut mir leid. Dann wäre höchstwahrscheinlich das Theater auch nicht so groß gewesen. Findest du das denn okay, dass man so einem Gutachten grundsätzlich einen Auftrag gegeben hat? Ich würde sogar sagen, wenn der neue Vorstand sollte noch ein neues Gutachten jetzt in Auftrag geben, und zwar mit den richtigen Daten, damit wir sicher sind, ob die Wahl unserer Liste okay ist oder nicht. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass der Landes- oder die Landeswahlleiterin uns das Ding um die Ohren haut. Ja. Dann eine Frage, die sich natürlich immer noch stellt. Du sagtest, der Zeitfaktor spielt bei dir jetzt nicht so eine Rolle, weil du Frührentner, glaube ich, bist. Ne? Grundsätzlich, aber so familiär oder so, ist man damit einverstanden, dass du den Job übernehmen möchtest. Und da sagt dann niemand, oje, oje, da geht aber jetzt viel zu viel Zeit verloren. Also ich sage immer scherzhafterweise, meine Frau ist froh, wenn sie mich an die Piraten los wird. Dann störe ich sie nämlich nicht so viel hier bei ihrer Arbeit. Okay. Woher kommst du, Volker? Ich komme aus Pulheim. Ach stimmt, hattest du, glaube ich, vorhin auch gesagt, ne, dass die Pulheimer Piraten dich da unterstützen mit der Kandidatur. Genau. Und du sagtest, du hast letztes Jahr auch schon mal kandidiert, ne? Richtig, im letzten Jahr habe ich auch schon mal kandidiert. Ich weiß, mein Fehler war damals, ich bin keine Rampensau, da bin ich immer noch nicht geworden und konnte mich also auf dem Parteitag nicht gut verkaufen. Ich glaube, ich kann es jetzt ein bisschen besser. Okay, ich würde fast sagen, es ist zwar super schnell gegangen, du warst sehr flott mit der Beantwortung der Fragen, dass wir eigentlich schon fast durch sind mit dem Podcast, sei denn du hast was du gerne noch loswerden möchtest. Ja gut, also ich würde also mit Zustimmung des Ortsverbands Pulheim auch dort noch Schatzmeister bleiben wollen, denn die paar Buchungen, die da gemacht werden müssen, werden sowieso vom Landesschatzmeister gemacht, hat mir also zumindest mal die Steffi gesagt. Und das ist also keine Belastung und die sind eigentlich ganz froh, dass sie mich haben. Okay, Volker. Dann würde ich sagen, beenden wir das Interview einfach jetzt mal an dieser Stelle. Hast du irgendeine Möglichkeit geschaffen, wo man dir Fragen stellen kann im Wiki oder dieses Ask.fm oder so? Ja gut, das kann ich nur anlegen, aber ist kein Problem. Okay, ansonsten wirst du ja sicherlich auch irgendwie ein Wiki-Profil haben, wo drin steht, wie du zu erreichen bist, wenn man dir Fragen stellen möchte vor der Kandidatur. Also auf meiner Wiki-Seite sind all meine persönlichen Daten und Kontaktdaten öffentlich dargestellt. Mich kann jeder jederzeit ansprechen, anrufen, anschreiben, wie auch immer. Das heißt jederzeit nicht. Morgens vor 10 nicht. Ich bin nämlich ein Langschläfer. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für heute Abend. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Landesparteitag in Bottrop. Drück dir die Daumen und sag erstmal Tschüss für heute. Ja, vielleicht sehen wir uns ja dann in Bottrop. Ich bin ja sowieso bei der Akkreditierung Presse. Ja, wunderbar. Dann sehen wir uns da bestimmt. Alles klar. Tschüss, Volker. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.